is... Hallo, Ricky! You have a vagina! Oh, my God! It doesn't matter what you think! Einen wunderschönen, ich bin's, der Odin. Hallo, Chris, Mensch, nochmal. Ich fall jedes Mal selber drauf rein. Wieso? Ja, weil ich immer denke, was sagt man denn, wenn so ein Intro gelaufen ist? Und dann fällt mir nichts Besseres ein, als zu sagen, hallo, Chris. Ja, ja, vor allen Dingen, wir haben ja das Problem, dass wir vor dem Intro schon mal hallo sagen und danach du oft in die Falle fällst, ja, dass du dann nochmal hallo sagst. Ich bin der reinste Fallentreter, das muss man ja definitiv mal so sehen. Oder sagen. Heute, liebe Non-PG Zuhörer. Gemeinde gibt es eine ganz besondere Ausgabe. Uns ist natürlich bewusst, ja, dass wir in den letzten zwei Ausgaben, also ich würde mal sagen, schon, oder ich sag's anders, kein gutes Haar an der WWE gelassen haben. Naja, da muss ich aber intervenieren. Vehement. Ja, ja. Ich finde, ich war da schon ein Stück weit die positivere Kraft. Ja, aber bei dir ist es, glaube ich, Desinteresse. Bei mir? Ja, du schaltest dann irgendwann ab. Bei dir ja. Ja. Meine ich ja. Ja, na klar. Nee, aber ich habe nicht alles so schlecht gesehen wie du. Das muss ich mal wirklich sagen. Ich kann jetzt zwar nicht genau sagen, was ich besser fand als du, aber es war definitiv so. Ja, okay, das lasse ich gelten. Also, ich war schon sehr negativ. Und deswegen haben wir uns gedacht, heute gibt es eine komplette Happy-Ausgabe. Heute geht es nur um die positiven Sachen, die in den letzten 7 Tagen in der WWE passiert sind. Und Chris, ich muss wirklich sagen, wir haben Glück, denn es gab schon schlimmere Zeiten. Also da wäre so eine Happy-Ausgabe echt schwer gewesen. Aber ganz so scheiße waren die letzten 7 Tage nicht. Überhaupt nicht, nein. Überhaupt nicht. Du hast der NXT nicht gesehen, ne? Nee, noch nicht. Noch nicht, nein. Ja. Ich habe das Glück gehabt, es schon gesehen zu haben und war zum Ende hin ein bisschen erzürnt. Aber ich weiß nicht, willst du am Anfang der Woche anfangen? Das ist ja schön, dass du gleich mit einem negativen Punkt anfängst hier in der Happy-Ausgabe. Nein, was heißt negativer Punkt? Ich war nur erzürnt. Ja, muss ich hier unsere Musik vorstellen. Und zwar haben wir uns natürlich gedacht, Benny Hill oder was? So eine schöne Happy-Ausgabe in Sachen WWE braucht auch eine schöne Happy-Musik. Ja. Und die lasse ich jetzt erstmal kurz wirken. Ich finde, die repräsentiert das aktuelle Geschehen in der WWE hervorragend. Ja, du hast gesagt, hast gefragt, mit was ich anfangen will. Ich kann dir schon mal sagen, also so direkt fange ich eigentlich nie mit irgendwie Anfang der Woche an oder so, sondern das, was mir direkt in den Kopf schießt. Ja? Und was, wenn ich jetzt dich aber frage, was schießt dir denn direkt in den Kopf an positiven Dingen, die du in den letzten 7 WWE-Tagen so abgespeichert hast? Wenn ich da drüber nachdenke, dann fallen mir ja einige Sachen ein. Aber ich komme dann immer wieder an das letzte Erlebnis zurück mit der WWE. Und das war wirklich NXT heute Morgen. Nee, das zählt nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Darf ich dir aber kurz meinen Sachverhalt schildern? Ja. Main Event, Ward Villains gegen Enzo Amore und Colin Cassidy. Jeder, aber auch wirklich jeder, geh hier auf die Straße, geh zum Odin vor die Tür und frag die Leute, wer ist der größte Enzo Amore und Colin Pharrell-Fan. Ja. Dann sagen alle ich. Ja, klar sagen da alle ich. Und dann als nächstes sagen wer noch? Der Chris. Genau, das ist so die Reihenfolge, die man da immer sagt. Erst ich, dann der Chris. Ja, so ist es nämlich gewesen. Und ich habe mich gefreut und ich war eigentlich auch fest davon überzeugt, dass die beiden den Number One Contender Spot kriegen. Ist der nächste Pay-Per-View wirklich im Barclays Center oder Pay-Per-View Special? Vom SummerSlam. Das gibt's ja gar nicht, oder? Ist da nur NXT-Stuff? Ja, das ist nur NXT, diese typischen Pay-Per-Views, die du halt von NXT kennst, diese Special-Events. Aber das Barclays Center ist immer geil, das ist immer gute Stimmung. Da war doch auch so Rock vor einigen Monaten, ne? Weißt du das noch? War das... Ich weiß, dass der mal irgendwann im Barclays Center war, aber ich weiß gar nicht mehr, ob das... War das der letzte Auftritt von ihm, ja? Also bevor diesem House-Show-Ding natürlich. Ne? Ja, klar, das zählen wir natürlich nicht mit. Ich meine, das war der letzte Auftritt, ja. Das war die Geschichte mit Rusev. Ah, okay, ja, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ja. Und das wird doch wohl großartig, oder? Ja, das NXT ist der wird Test. Immer großartig. Ricky, das ist der Test, das ist der reine Test. Funktioniert dieses Produkt auch vor der großen Crowd? Da haben sich natürlich eine erlesene, exquisite Truppe ausgesucht mit den Brooklyn-Leuten und so. Das wird, was meinst du, ziehen sie ihre Reaktionen in diesem Ausmaße, wie sie es in der Full Sail University ziehen? Also mit der aktuellen Card, die sie so bieten können, definitiv nicht. Weil, gibt's da schon eine Card? Nö, aber überleg doch mal, es fehlen die Leute, die immer die besten Reaktionen gezogen haben. Naja, du hast Baylor gegen Steen. Weiß ich nicht, ob die das machen. Natürlich machen, nee. Es kann doch sein, dass das der nur noch die bei den Hauptshows aktiv ist. Nein, die machen das auf jeden Fall als Rematch. Ich glaube, dass es noch nicht in Stein gemeißelt ist, dass Kevin Owens einen Tag vorm SummerSlam auch noch NXT wirbt. Da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Wir haben Roman Reigns dreimal vor 4-5 Wochen bei Raw antreten lassen. Ja, aber Roman Reigns ist auch ein richtiger Megastar. Ja, gut. Ich denke halt, es fehlen so Leute wie Sami Zayn, mit Sicherheit auch Hideo Itami. Dann so Tag-Team-mäßig ist auch nicht so richtig was da, aus meiner Sicht. Also, es wird trotzdem gut werden. Klar, du hast Samoa Joe, du hast unter Umständen vielleicht auch noch Rhino mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange. Nee, Sami Zayn fällt länger aus. Das wird noch nicht reichen. Ja, da gibt es nächste Woche, ist er da irgendwie in der Full Sail und sagt, wie es ihm geht. Inwieweit man das natürlich dann immer deuten kann und glauben kann, weiß man nicht. Aber zumindest ist das für der nächste Stand der Dinge. So, Ricky. Gibt es da sonst noch irgendeine Match-Ansetzung, eine mögliche? Ja, natürlich hier die Tag-Team-Jungs. Wie heißen die? Blake and Murphy. Blake and Murphy gegen die Ward Villains, kannst du dir klemmen. Ich hätte es gut gefunden, wenn dieser Murphy Decker mit Nachnamen geheißen hätte. Blake und Decker. Hätte ich jetzt besser gefunden. Ja. Aber machen also, sie nicht. Also da hast du recht. Das Tag-Team-Ding ist natürlich schon mal nichts. Samoa Joe wird wahrscheinlich einen geilen Gegner kriegen. So, was machst du, wenn jetzt noch Charlotte und Sasha Banks, was ja gerüchtet wird, in die Main-Shows kommen? Fehlt da auch nochmal so ein ganz wichtiges Key-Feature in Sachen NXT? Wobei, Die werden natürlich antreten. Sasha Banks wird natürlich antreten, ne? Weil sie ist noch Championess. Ja, muss man halt abwarten, wie sich das alles entwickelt. Also es ist ja schon noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also ich glaube sowieso nicht, dass Charlotte Paige zur Hilfe eilt. Das glaube ich nicht. Aber warum denn nicht? Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, sie so einzusetzen. Das ist so. Ja. Sie steht halt. Also, wenn Charlotte kommt, will ich, dass die im Rampenlicht steht, dann will ich, dass das All Eyes on Her sozusagen. Und aber von so welchen Traumschlössern musst du dich ja schon mal verabschieden. Glaube ich nicht. Was das Beste wäre für XY, ist ja scheißegal. Ich glaube, die WWE versucht einfach nur, sie da irgendwie zu positionieren in der Geschichte. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich behaupte jetzt hier mal, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und behaupte, dass Charlotte nicht neben Paige debütieren wird in den nächsten Wochen. Das glaube ich nicht. Bei Sasha Banks kann ich mir das vorstellen. Emma? Nee, wie heißt die nochmal, die sich gerade verletzt hat? Bailey. Nein. Die hat sich Becky Lynch. Verletzt. Bailey hat sich auch verletzt. Ja, Becky Lynch hätte ich mir gut vorstellen können. Ja. Eben, weil ja beide von der Insel kommen und so. Mhm. Aber Charlotte, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Charlotte diejenige ist, die an der Seite von Paige steht. Ja, es muss ja eine dritte geben, das soll ja sein. Ja, müssen wir mal abwarten. Es gibt ja genügend Weiber da bei NXT. Ja, gibt's. Also, auch die wir jetzt noch gar nicht sehen. Hinter den Kulissen, die da mehr oder weniger nur im Trainingscenter rumhüppeln. Weiß der Kuckuck, müssen wir abwarten. Das interessiert mich auch alles, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, wer da an der Seite von Paige steht. Also die Divas Division ist mit Sicherheit nicht das, was in so eine Happy-Ausgabe heute passt. Aber was in so eine Happy-Ausgabe passt... Ah, ich habe doch hier ein großartiges Themenkomplex noch. Ach so. Das gibt's doch gar nicht, mit deiner scheiß Happy-Ausgabe da. Fick dich immer hier. So, jetzt mache ich. Dann ziehe ich jetzt ein neues Segment vor. Ich bitte um Ruhe, denn jetzt spielen wir ein Spiel. Ja, ganz genau. Es ist mal wieder soweit. Der Preis ist heiß. Hallo Chris. Hallo Ricky. Schön, hier zu sein. Ja, hallo Chris. Heute bist du im Studio, bist bei mir und willst natürlich einen tollen Gewinn gewinnen. Richtig. So, und du musst gar nicht viel machen. Du musst im Endeffekt nur den Preis richtig tippen. Aber denk dran, nicht überbieten. So sieht's aus. So, Chris, den ersten Preis, den du erraten musst, also wir gucken jetzt im WWE-Shop. Ich muss mal gucken. Jetzt suche ich hier mal was Schönes raus. Ja. Ja, hier habe ich doch schon was. Chris. Scream for me, Shirt. Das würde ich nehmen. Nein, Chris, jetzt kommt's. Ja. Und denk dran, nicht überbieten. Die Frage ist halt jetzt, gegen wen du spielst, weil Im Endeffekt könntest du immer einen Euro sagen oder einen Dollar und gewinnst ja jedes Nein, Mal. Aber das ist ja zu lame. Ja, genau. Also du musst, sag ich mal so, du musst... Ich gegen die Lameness. Ja, im Umfeld von $5 immer sein. Also der Preis darf nicht um $5 über- oder unterschritten werden. Okay. Sonst gilt's natürlich als verloren. So. Jetzt ich hab keine Ahnung, was so ein Shirt kostet. Ja, jetzt okay. Kommt's. Triple H WWE Icon Series Limited Edition Resigned Statue. Was glaubst du, kostet so eine Plastestatue von Triple H? Eine Plastestatue kostet ganz klar $59. Leider falsch, Chris. Leider falsch. Du warst ganz nah dran. $295! Ja! Jetzt könnt ihr Dings wieder sein Ding spielen hier. Jetzt, Fans! Jetzt könnt ihr nochmal, also kann ich euch kurz erklären, was ihr da Tolles bekommt. Wer sich zum Beispiel jetzt dafür entscheidet, sich so eine Plastestatue von Triple H holen zu wollen. Also ihr würdet eine Plastestatue von Triple H bekommen. Und ja, im Endeffekt habe ich das schon relativ ist gut zusammengefasst. Ist die koloriert oder was ist da? Sie ist koloriert, sie ist sehr stark koloriert, sie ist nicht schwarz-weiß. Sie hat noch andere Farben mit dabei. Außerdem trägt Triple H einen Hammer, aber dafür oben nichts. Und Triple H hat lange Haare, muss man auch noch sagen. Ja, wundervoll, wundervoll. Darf ich denn vielleicht nochmal eins? Ja, okay. Ja, das ist, ich weiß, du bist ein alter Spielefuchs, du bist ja auch ein Gamer. Von daher suche ich mir mal ein weiteres Unikat hier aus dem WWE-Shop aus. Oh, jetzt habe ich was. Oh, da kommst du im Leben nicht drauf, Chris. Der nächste Preis. Und denk dran, nicht überbieten! Der nächste Preis, den du erraten musst, ist ein WrestleMania 31 Plüschbeanbär. Was kostet ein WrestleMania 31 Plüschbeanbär? Chris. Da muss man nicht googeln vor allem. Ja, ich google nicht. Sondern erraten. Chris. Ja, wie groß ist denn Und der? Nicht überbieten. Nein, ich werde versuchen nicht zu überbieten. Der Bär ist, es wird keine Größenangabe angegeben. Es ist ein mittelgroßer Bär. Ja, dann kostet er $29. Ja, ja, Chris, leider, leider hast du wieder ins Klo gegriffen. Der Preis für den WrestleMania 31 Plüschbeanbär ist $2.99. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Mensch, Walter, das wäre dein Preis gewesen. Ist er gar nicht, ne? Hat er gar nicht gewonnen. Nee, du hast nicht gewonnen. Deswegen hast du auch vorhin die Melodie des Nicht-Gewinnens eingespielt bekommen. Chris, ich muss dir leider sagen, das ist jetzt deine letzte Chance. Ja. Entweder, da darfst du jetzt hier deinen Joker ziehen, entweder du nimmst jetzt nochmal die Herausforderung an und ich suche was aus dem WWE-Shop aus und du musst den Preis erraten. Oder du kannst All-In gehen und ich gucke bei Amazon und suche da was Schönes raus. Chris. Aber das sind doch Schmuhpreise. Ich möchte schon vom Shop. Vom WWE-Shop? Okay, dann gucken wir mal, was ich da noch für dich finde. Das ist natürlich hier wahnsinnig spannend. Aber jetzt kommt er damit zum Okay, dann nehme ich. Okay, jetzt pass auf. Dann nehme ich was wirklich nicht so schwer ist zu erraten, okay? Ja. Der nächste Preis, den du erraten musst, Chris, und nicht überbieten ist WWE 2K16 für die PS4. Chris, was ist dein Tipp? Ich sage $69. Ja, Chris, leider wieder ins Klo gegriffen. Was? Das sind doch immer diese festen Preise, das gibt's doch gar nicht. Der Preis für WWE 2K16 für die PS4 ist $59.99. Das wäre der richtige Preis gewesen. Du bist wirklich der schlechteste Preis-Spieler, den ich je gesehen habe. Ja. Aber, du kannst dich freuen. Du kriegst eine allerletzte Chance. Ich gucke jetzt nach. Jetzt gucke ich nach was, wo ich mir sicher sein kann, dass du also die Preise aus dem FF kennst. Mhm. So, das nächste. Den nächsten Artikel, den du erraten musst, und denk dran, nicht überbieten, ist das Brock Lesnar und Paul Heyman Beast for Business Suplex City T-Shirt. Und zwar im Package. Also es sind zwei T-Shirts. Was also ist dein Beast Tipp? For zwei Business und Suplex City Shirt. Ja. Boah, das kostet. Was kostet so ein Shirt einzeln? Ja. $35. Einzeln, vielleicht dann im Package ein bisschen billiger, $62. $62. Chris, ich gucke in den Umschlag. Wieder daneben, der wahre Preis. Der Preis, für den ihr das Brock Lesnar Paul Heyman Beast for Business und Suplex City T-Shirt Package kaufen könnt, ist 49,88. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ganz knapp daneben, aber wie so oft ist knapp daneben auch vorbei, du dumme Sau. Kannst du mal gucken, was Suplex City einzeln kostet? Selbstverständlich kann ich das. Ari, halt, du kannst doch einfach raten. Und denk dran, nicht überbieten. 20. Chris, jetzt, dein Tipp ist 20? 23. 23 Euro tippt, Dollar tippt der Diss. Und der Preis ist 24,99. Wir haben einen Gewinner. Juhu! Das sind Emotionen hier. Vorne liegen sich die Verwandtschaft, die Verwandtschaft von Chris liegt sich in den Armen. Hinten sehe ich ein paar Leute weinen. Das sind Emotionen, die gibt es nur bei Non-PG. Chris, herzlichen Glückwunsch! Was ist jetzt mein Gewinn? Das Shirt oder du wie? Kriegst das Shirt, musst du dir dann in Leverkusen bei Dennis Retzler abholen. Ach so. Du kannst es gleichzeitig als Zelt oder als weiß nicht, Spannbettlaken benutzen. Ach so, ich dachte, weil der ähnlich so exorbitante Ausmaße hat wie Harry Weinfurt, dass der mir das dann überreicht. Das eigentlich, dass die Bull Dempsey original das Dennis Retzler Gimmick gegeben haben. Bull Dempsey. Von NXT. Bull Dempsey, ja. Wie findest du denn das? Der kommt dann auch immer, wenn der Fretzler zum Ring kommt, dann kommt da immer Fretzler, anstatt Bull. Das fand ich übrigens schön, war das bei dem Pay-Per-View oder bei dem Special-Event, als die Crowd dann immer gechantet hat, Shit, Bull, Shit. Ja, das war bei dem, ja. Das fand ich schön. Jetzt überlege ich gerade, ich habe natürlich. Eigentlich wollte ich dir noch sagen, wie toll ich Beast in the East fand. Außer. Ja, das können wir doch auch noch sagen, aber ich habe doch noch ein wirklich dickes Thema hier. Na gut. Eine Frage zumindest an dich. An mich? Ui, das ist natürlich. Ricky. Setzt mich natürlich ein bisschen unter Druck. Wir sind doch Wrestling-Nerds. Wir sind absolute Catch-Freunde. Und im Prinzip, zumindest war es in den letzten Monaten lange der Fall, dass NXT unser favorisiertes Produkt war, oder nicht? Bei mir absolut. Also, du, ja. Ja, weiter? Ist es. Gut oder schlecht, dass die WWE. Thank you for calling the Modern Honolulu. Hallo. Psst. Waikiki's only Cosmopolitan Lifestyle Hotel. This call may be recorded for quality assurance purposes. Bist du der Meinung, dass es gut oder schlecht ist, dass sie NXT versuchen, ein bisschen in den Mainstream, in die Main-Shows zu platzieren? Listen carefully to the following options, so that we may better serve you. Ja, ich find's schlecht. Pass mal auf, ich find's gut. Please hold to speak to the next available reservation agent. Oh. Wo rufen wir jetzt an? In Hawaii. Wegen Kane. Hallo? Oh, jetzt bin ich. Kann dann. Da bin ich ja mal gespannt, ob der zu Hause. Good morning, thank you for calling the Modern Honolulu Room Reservation. This is Alma, whom does the pleasure speaking to? Hello, my name is Ricky and I'm calling from Germany. Hello? Good morning. Hello, Ricky from Germany. How can I assist you? Okay, I search for my buddy. My buddy is in your hotel. His name is Kane. Kane? I search for him. It's a huge dude. At least 6'9". It's a huge dude. big muscles, a little bit scary, awkward face, you know. Okay. He's a wrestler. Do you know WWE? Well, I don't know because I don't see people. I'm in the reservations office. Contacted. Thank God. Reservations received. Thank God for one moment. I think you were blind, but okay, you are only in the reservation. Oh, thank God. Oh, okay. Yeah. How can I assist you, Ricky? Is there anybody with the name Kane in your hotel, or Glenn Jacobs? What was the last name? Jacobs. Jacobs? Like the coffee. J-A-K-O-B-E-S. I'll be more than happy to look into our system because there's a Kane Jacobs. I'm also more than happy. Unfortunately, we do not have a registered guest under Kane Jacobs. Shit. Oh, sorry. Okay. Can I ask you one more thing? Yes. Because maybe I visit your hotel in the near future. How is the weather in Hawaii today? It's beautiful. We have some trade winds. The sun has just risen, so it is a beautiful day today. Okay. I like your hotel very much. It's warm. One last question, and then I hang up. Do you know BJ Penn? Is a famous Hawaiian guy. Do you know him, BJ Penn? Yes, he's actually from the Big Island, but he has several different, centers here that he had created. So yes, I do know BJ Penn. Okay, because I know him too. Awkward. All right. Thank you for your time and have a good one. Bye bye. You too, Ricky. Goodbye. Yeah. Es sind einfach wahnsinnig nette Menschen da. Ich kann die auch nicht veräppeln, weil die so nett sind, Chris. Ja. Das ist, ich habe mir richtig vorgestellt, wie die aussieht. Ja. Musst du mal vorstellen. Naja. Also eine Hawaii. Oh gut, es kann auch so eine fette sein. Wie ja, wollte ich gerade sagen. Also ja. Da bin ich auch immer ein bisschen reserviert. Das stimmt. Naja gut, also Kane ist nicht im Honolulu Hotel, haben wir jetzt herausgefunden. Nur falls jemand sucht. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Achso, genau, Happy-Ausgabe. Zu bringen. Es könnte, ich habe mich auch gefragt, okay, sie versuchen einfach nur wieder irgendein Produkt oder irgendeinen Scheiß hier so zu platzieren, um mehr Geld damit zu machen. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es doch positive Arschlöcher. Was denn? Ja, also ich, was mich so ein bisschen stört ist, ich fand es so toll, wie NXT jetzt über die letzten 12 Monate so vor sich hin vegetiert ist. Es hat sich keiner von den Hauptshows damit beschäftigt, großartig. Es war kein Thema. Der Champion, wenn er mal einen Auftritt hatte, einmal ein Jahr, durfte noch nicht mal seinen Titel mitnehmen. Und jetzt wird das so, schon so ein bisschen forciert, dass man darauf achten soll und so. Und ich habe das Gefühl, dass das dem Produkt unterm Strich nicht gut tun wird. Es könnte möglicherweise dem Produkt nicht gut tun, aber könnte es Leuten wie Cass und Amore vielleicht sogar helfen? Weil ich glaube, wenn die beiden in den Main-Rosters debütieren würden und die dann ihren Entrance machen, keinen Schwanz würde es halt interessieren. Aber ich glaube, dass so jetzt der Mainstream-Fan ein bisschen ransensibilisiert wird. Ja, das ist ein Wort. An das Produkt NXT. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann sowas Nischiges und sowas Nerdiges wie Amore und Cassidy schon funktionieren kann. Dass es dann ein paar gibt, die SAFW soft mitmachen und so, weißt du? Ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Die Frage ist halt, du hast ja jetzt die Frau aus Hawaii gehört. Glaubst du, dass die prinzipiell einfach relaxtere Menschen sind, da in Hawaii? Oder glaubst du, dass das eine Grundeinstellung ist, wenn man zum Beispiel mit Touristen und so zu tun hat? Ja, ich glaube schon, dass es einfach grundsätzlich... Pass auf, es ist so. Ich glaube, dass in so welchen Hotels, in denen du gerade angerufen hast, einfach die Hemmschwelle niedriger ist, überaus professionell und nach den Vorgaben des Hoteliers zu arbeiten. Da sagt der Typ, wiederhol den Namen, wo er herkommt... Krieche ihm im Arsch. Jetzt warte, das gibt's bei uns auch. Aber da machen es die Deutschen einfach nicht so, weil die ihren eigenen Stolz haben. Ich glaube, in Hawaii, da denken sie sich, ja, okay, ich klapper das alles nach und bin mega nett und so. Ich glaube, daran liegt es eher. Ich glaube nicht, dass die Menschen da per se netter und entspannter sind als wir. Ich glaube, die Deutschen sind schon extremst entspannt. Stimmt, also den Ruf haben sie einfach weg, die Deutschen. Ja, ja. Kriegen sie auch nicht mehr weg. Den haben sie jetzt sitzen, den Ruf. Ja, dass sie einfach die entspanntesten Europäer, glaube ich, sogar sind. Also ich glaube, weltweit reicht es noch nicht. Nee, aber ich dachte, ich mache mal den Test und ich rufe jetzt mal in Bulgarien an und stelle exakt dieselbe Frage. Die sind ja auch so weltoffen, die Bulgaren. Hello, good evening. Hello. My name is Ricky. Mm-hmm. I'm calling from Germany. Mm-hmm. Do you speak English or German? English. English, very good. I got a question, or I have a question, kommt drauf an, wie man sieht. I search for my buddy. His name is Kane. Maybe he is in your hotel with the name Glenn Jacobs. Can you please check for me the name Jacobs? If it's possible to call again after 5 minutes? No, No, okay, because the problem is, listen, Nee, also das war jetzt ganz klar der Beweis. Auch in Bulgarien sind die Leute so nett und weltoffen wie in Hawaii. Das ist ja wirklich unfassbar, was da abgespielt hat. Wie war das gerade eben noch mit deiner Vermutung, dass man in Hotels einfach nochmal nachfragt, wie der heißt und sich ein paar Minuten also so Zeit nicht nimmt. Ist. Ja, er offensichtlich nicht. Oder unter Umständen, ich weiß, es ist noch nicht allzu lange her, aber man muss ja bei Strandhotels ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass sich da gerade irgendwie ein Massaker abspielt und wir stören da gerade. Also. Jetzt ruf doch mal zum Beispiel in Neustrelitz oder so an. Da sind die Menschen genauso wie in Hawaii. Wenn, dann müssen wir auch am Meer anrufen irgendwo. Also, weißt du, an der Ostsee oder so. Da ist natürlich immer das Problem, wenn du in Deutschland anrufst. Ja. Das mögen die nicht so sehr. Die Deutschen, die mögen sich nicht selber so, also in so einem weltbekannten Podcast wollen die sich einfach nicht hören. Ja, aber du musst jetzt auch, hello, my name is Ricky, I'm calling from Germany, musst du dann aber auch sagen. Oh, warte mal. Muss ich mal ganz kurz Pause drücken. So, jetzt gucke ich mal. Hast du gerade die Aufnahme pausiert? Ich nehme gar nicht auf, sehe ich gerade. Echt jetzt? Ich nehme auf, ich bleib doch mal ruhig. Ich muss doch mal, du bist ja so durch den Wind, das macht mich ja ganz wahnsinnig. Und dann diese bescheuerte Musik da die ganze Zeit im Hintergrund. Da wird man ganz bescheuert. Und dann muss ich ja nebenbei noch irgendwelche Leute anrufen aus Hawaii und nach Kane fragen. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt habe ich gleich hier was für dich und dann können wir mal gucken. Mein Gott, ist das alles hier ein Scheißdreck, du. Gibt's denn keinen Ostseestrand in Dänemark oder was? Was? Na, Dänemark liegt doch an der Ostsee. Ja, aber das will man doch in Deutschland anrufen. Ich darf nicht in Deutschland anrufen. Da muss man sich dann die Erlaubnis einholen, Chris. Das geht nicht so einfach. Nordsee. Nordsee. Na, nehmen wir das. Ist das nicht hier bei Nöttingen? Achso, du wolltest ja wissen, wie die Musik geht. Ich kann es ja mal vorsummen, pfeifen. Oh, jetzt habe ich hier schon ein Hotel. Gibt es ja auch eine Telefonnummer. So geht die Musik. Vielleicht darf man schon sagen, dass wir am Sonntag, so Gott will, wir bei What's Up über die Minions sprechen. Wenn Sonntag funktioniert als Sendetag. So Gott will. Ja, weil das Problem ist natürlich UFC 189. Das wird nicht nur das, es sind jetzt 5 UFC-Events in 8 Tagen. Ach so, naja, klar. Das ist ganz schön viel für so einen Journalisten wie für mich. So, jetzt gucken wir mal, was das hier wird. Es ist so spannend immer. Nicht, dass die da alle schon im Bett sind mit ihrem Ala-Käse. DR Svinkelgade Hotel. Vi er desværre optaget andet sted i huset og bliver den prøve igen senere. Du bist doch Däne, verstehst du da was? Bin ich Däne, ich bin Finne. Ist da alles das Gleiche. For yderligere information, se vores hjemmeside svinkelgadehotel.dk. På vores hjemmeside kan der også bestilles bord i restauranten. Ich glaube, Dänemark ist ein fiktives Land. Das gibt's, glaube ich, gar nicht. Das ist einfach... Das Bielefeld ist Europas oder wie? So in der Art. Also da kommen wir nicht weiter. Ich merke auch, sobald man solche Anrufe forcieren möchte, ist man relativ aufgeschmissen. Ich mache noch einen Versuch. Wie mit allem im Leben. Pass auf, einen Versuch mache ich noch, weil ich weiß, es gibt eine Landsmannschaft, eine Landsmannschaft, die wirklich für ihre Freundlichkeit berühmt ist, uns aber trotzdem ein klein wenig ähnelt. Mhm. Also so vom Gemüt her. Ah, na, obwohl eigentlich gar nicht. Und zwar ist das Schweden. Mhm. Und auch Schweden hat ja eine Nordseeküste. Oh, ja. Können aber alle so gut Englisch. Hm? Fast so gut wie die Bulgaren. Die können richtig gut Englisch, aber jetzt wirklich. Ja, I know. Ja. Was machst du denn da? Obwohl, in Schweden, die können doch nicht im Bett sein, da geht ja die Sonne nicht unter. Nee, stimmt. Es ist wie immer, oder? Die sind jetzt gerade essen. Guten Tag. Hier was? Ist das Nordsee-Hotel. Also, das ist ja, ich habe einen riesen Schwindel aufgedeckt. Bucht ja nicht das Nordsee-Hotel in Schweden. Das ist alles Humbug. Das ist ein riesen Schwindel, den ich hier aufgedeckt habe. Egal. Ist es schon so weit in den letzten 50 Minuten, dass irgendwie schon Schweden Deutschland annektiert hat oder andersrum? Eins von beiden. Aber Chris, ich kann dir sagen, ich habe was viel Besseres gefunden, denn es ist wieder soweit. Oder wie man das ausspricht. Es ist wieder Zeit für Der Preis ist heiß. Denn jetzt frage ich dich, Chris, und du darfst nicht überbieten. Klar. Was kostet eine Nacht im 4-Sterne-Nordsee-Hotel in Schweden? Eine Nacht. Was schätzt du? 4-Sterne-Nordsee-Hotel in Schweden. An der Bubotstraße. Harry, das ist eine wirklich sehr, sehr schwere Frage, aber ich versuche sie korrekt zu beantworten. Na? Eine Nacht in einem 4-Sterne-Hotel in Schweden kostet 109 Kronen Euro. Wow, das ist richtig. 109 Euro. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal. Ja, da können wir auch mal hier. Was? Verarsch mich doch. Doch, 109 Euro. Na Quatsch. Ja, genau 109 Euro. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht weiter. Das ist doch unfassbar. Meine Güte. So, jetzt reicht's aber hier mit dem Quatsch. Jetzt wieder zurück zur Happy-Ausgabe. Ja. Eine turbulente Ausgabe heute. So, also, Wie findest du eigentlich den Twitter-Namen, wenn du Stefan bei Twitter heißen würdest, ne? Ja, heiß ich ja auch. At Stefan. F-U-N hinten. Ja. Hm. Nee, funktioniert nicht. Bei mir jedenfalls nicht. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt gerade lachen. Ja. Aber bei mir nicht. Naja, gut. Ja, wir können ja nochmal. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ja, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Nee, eine Stunde, mehr gibt's nicht. Eine Stunde mehr gibt's nicht? Nee. Dann haben wir noch Zeit. Ich wollte aber noch nochmal jetzt wirklich auf dieses Biest at the East oder wie das Ding da heißt. Hast du es dir komplett angeguckt? Nein, habe ich nicht. Hoffentlich hast du den Main Event weggelassen. Genau, aber ich hatte Zeit, ich hatte alles war da, aber als das Main Event angeklingelt wurde, habe ich mir gedacht, okay, tschüss. 35 Minuten, also ich werde das jetzt nicht auseinandernehmen, dieses Match, aber ich sag nur, 35 Minuten pure Langeweile, aber der Rest fand ich schön. War wirklich schön, ja. War auch ein schöner Opener, ne, mit Jericho und Neville, wobei ich aber wirklich sagen muss, Jericho ist der fett geworden. Ja, der lebt halt einfach das Leben eines Rockstars. Ja. Das darfst du nicht vergessen. Und hat sich am Nacken direkt verletzt, ne? Stimmt, da habe ich auch irgendwas jetzt gelesen, dass er in seinem Podcast gesagt hat, sag mal, hast du gerade in der Ausgabe gerülpst? Bring mal ein bisschen diesem Produkt selber Respekt gegenüber. Selber. Das ist ja echt. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. So, das war heute die letzte Ausgabe. Vorerst. Achso, nein! Jetzt ist Schluss. Frag den Odin. Hast du das Video angeguckt, was ich dir geschickt habe? Nein, natürlich nicht. Mach mal jetzt. Guck mal jetzt an, bitte. Jetzt kann ich nicht. Jetzt wollte ich kurz ich wollte jetzt wirklich kurz was so Beast from the East oder wie ja, das Ding heißt. Auch. Aber weißt du, was das erste war, was mir super positiv aufgefallen ist? Die Ausleuchtung der Halle. Das war doch wirklich mal ein Segen, dass man da nicht so bunt beleuchtete Menschen richtig, gesehen hat, oder? Richtig. Einfach nur. Ja, oh, hallo Melli, komm mal ganz kurz. Warte mal, jetzt macht Melli kurz mit. Melli, komm mal schnell. Sag einfach mal hallo. So, wir spielen jetzt Der Preis. Das heißt, du darfst nicht auf den Computer... habe ich das Wort richtig ausgesprochen? Soll sie gegen Lilly spielen? Hol mal Lilly, genau. Okay, das machen wir. Du musst uns kommen, ist wichtig. Also darfst du auf den Computermonitor gucken. Ist wirklich wichtig. Lilly ist auch da, ist wichtig. Chris versucht... Lilly ist auch da. Ja, okay. Unter Umständen... Lilly ist da. Okay. Melli bleibt stehen. Lilly! Warte, ich muss mal hier den Stecker rausziehen. Okay. Warte, es geht gleich los. Schön. Ist die Lilly jetzt da? Ja. Du drehst dich mal bitte um. Und zwar spielen wir jetzt Der Preis ist heiß. Nicht gucken. Nicht gegen Melli. Hört die Lilly mich? Ja. Okay. Also, Melli, nicht gucken. Lilly, du kannst sowieso nicht gucken. Also nicht aus. Lilly, du sollst da nicht hingucken! Die Lilly kann natürlich, die ist nicht krank, die kann schon gucken, aber die kann ja nicht auf meinen Monitor gucken. Mein Gott, ich weiß, du bist so eine Cyber, du bist so ein Cyber-Schick, für dich ist das natürlich alles kein Problem. Ist auch egal. So, Lilly, hörst du mich? Ja. Super. Jetzt müsst ihr den Preis nicht hingucken! Die Lilly bescheißt dir immer. Ich kriege dir gleich Tesa um die Augen. So, jetzt, also, jetzt kommt... Lilly, wenn du es doch einmal hinguckst. So, du gehst jetzt darüber in den Tür, du gehst jetzt da in den Türstock. Geh in den Türstock und nicht gucken. So, jetzt kommt's. Ihr müsst jetzt erraten, was kostet ein Dean Ambrose Stole My Heart Woman's T-Shirt? Und denkt dran, nicht überbieten. Plus minus $5. Ja, nee, jetzt hier, wenn wir 2 gegen 2 machen, dann gilt das, wer am nächsten dran ist. Dollar. Melli, was tippst du? Ein T-Shirt von Dean Ambrose Stole My Heart, allerdings... Ein Woman's T-Shirt. $30. Melli sagt $30. Lilly. 24. Was sagt die Lilly? Muss ein bisschen lauter. 24. Lilly sagt $24 und der richtige Preis sind $24,99. Lilly hat dich gegoogelt. Melli, du kriegst eine faire Chance auf Revanche. Wir haben aber wirklich nicht gegoogelt. Du kriegst jetzt eine faire Chance auf Revanche. Ich will keine Revanche. Lilly hört mich. Lilly, herzlichen Glückwunsch zum Shirt. Danke, was kriege ich denn jetzt? Ein Shirt. Ein Shirt. Von Dean Ambrose. Ach, was kriege ich jetzt? Was? Gesponsert von Sie kriegt jetzt das Shirt, gell? Weiter. Wir müssen sie halt mal anstrengen. Was hättest du denn? Dann google ich danach. Okay, jetzt. Oh, jetzt habe ich was für dich. Das muss jede Frau haben. Gehst du in den Türstock? Ab, zurück in den Türstock. Nee, sag mal, die macht doch Schmuh. So, jetzt zuhören. Ah nee, ich kann nicht wieder ein T-Shirt nehmen. Da ist ja, liegt ja auf der Hand, dass das genauso viel kostet. Okay. Ich habe was Besseres gefunden. Da kommt ihr nie drauf, ihr beiden. Jetzt hört zu. Zuhören, alle beide. So, was kostet ein Primetime Players Money in the Bank 10x3? Nein, nicht hingucken. 10x13 Fotokollage. Was kostet das? Die hat doch geguckt. Es ist so, nein, sie hat nicht geguckt. Ich halte die Hand drauf. Es ist so absurd, das Ding. Also nochmal. Also eine Primetime Players Money. Du Schwein. Du hast echt geguckt. Melli, jetzt. Nein, ich konnte es nicht lesen. Nee, dann gibt's ein neues Ding. Macht doch gar keinen Melli, Spaß. Das macht doch so keinen Spaß. Sei doch mal nicht so. Das macht doch so keinen Spaß. Doch, das macht ja wohl Spaß, Lilly. So, jetzt reicht's aber mal. So, jetzt. Hallo, ich muss mir Typen angucken. Ja, jetzt, Melli. Aber jetzt gehst du mal wirklich da raus. Nicht gucken, versprich's. Sonst schneide ich dir deine Haare ab heute Nacht, wenn du im Bett liegst. So, jetzt ganz schnell noch eins. Was kostet. So, was kostet der NXT Women's Championship Replica Title Belt? Melli? Und nicht überbieten! Melli sagt $60. Da musst du schon. Was ist denn das überhaupt? Na, so ein Gürtel, den die da tragen. Nur nachgemacht. Ich hab da nichts gesagt. Lilly ist jetzt dran. Ich hab verloren. Was sagt die Lilly? Ich hab Die kann bestimmt gucken. 120. Lilly sagt 120. Der richtige Preis sind 329,99. Und die Lilly hat es wiederholt. Mit einer völlig absurden Preisnennung. Ich muss hier noch bleiben. Melli, was ist sonst so los in deiner... Die Straße hört dich. Macht doch nichts. Was ist sonst so los in deiner Welt? Nichts. Hast du unser Auto weggebracht? Habe ich. Morgen alle Daumen drücken. Morgen wollen wir TÜV für unser Auto. Aber unsere beiden Endtöpfe sind kaputt. Aber wenn wir Glück haben... Wenn wir Glück haben, müssen wir nur 68 Euro bezahlen. Wieso? Weil mein Bruder das erkennt. Komm mal kurz her hier. Setz dich mal hier auf meine Hose. Nee. Setz dich doch mal auf meine... Nicht auf deine Hose. Da bewegt sich immer was. Setz dich doch einfach mal auf meine Hose. Nein, sobald ich mich hinsetze, bewegt sich da was. Ja, okay, dann stell dich hier mal hin. Hier mal her, bitte. So. Hier mal her. Ich befummel dich. Das ist mir zu nah. Sag mal, wir sind ein Ehepaar. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ein brüdes Stück. Du fummelst immer. Jetzt reicht's aber. Du kennst deine Hände nicht bei dir. Schmeiß sie raus. Wer ist dein... Du warst aber nicht gemein. Lieblingswrestler? Ich werde ihm ja wohl noch einen guten Rat geben dürfen. Melli, es reicht. Bitte geh. Hau ab. Es hat doch keinen Sinn mit. Raus jetzt! Ich möchte eine Reiswaffel. Machst du noch Pfannkuchen? Ja. Okay, ich auch nicht. Tschüss! Hier, die Dose ist leer. Was ist da? Tschüss! Ach, oh, das ist diese Frauen. Unfassbar, oder? Ja, also meine ist ja noch hier und bringt mir keine Reiswaffeln. Ach so, Lilly, herzlichen Glückwunsch, du hast zwei Preise abgestaubt. Lilly, Gratulation, Replika-Belt vom Divas-Titel und... NXT! Ja, wird zugeschickt. Wird zugeschickt, an meine Adresse? Ja. Also das nächste Mal trinke ich wieder in der Ausgabe. So, Beast in the East. Ja, so werde ich gerne und oft angesprochen. Das stimmt. Das ist, ja, aber insgesamt war das schon eine sehr schöne Sache, oder? Fandst du das mit Brock Lesnar ein bisschen zu kurz? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich das komplette Diven-Match geguckt habe, was nur 7 Minuten ging. Aber ich habe, glaube ich, seit 10 Jahren kein komplettes Tschüss-Diven-Match. Danke übrigens nochmal. Ja, danke. Tschüss. Kein komplettes Diven-Match mehr gesehen. Das habe ich mir... Ja, naja, kannst du dann auch. Tschüss. Angeguckt und das fand ich wirklich gut. Ja, ansonsten das Lesnar-Ding, ja, fand ich ein bisschen zu kurz. Ich fand das ganz charmant, wie sie da Kofi Kingston dargestellt haben. Am Ende dieses Matches ist mir dann auch klar geworden, warum sie Kofi Kingston gewählt haben, weil er dann halt noch 2 Seppel hatte, die da zur Hilfe gekommen sind, die er auch noch weggesquasht hat. Aber ansonsten fand ich es ein bisschen kurz, ja schon. Ja, ich dachte, das wird auch heftiger, die Zerstörung. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Das ist noch ein bisschen mehr zur Sache. Jetzt hat er schon wieder in den Podcast reingerülpert. Das ist ja ekelerregend. So, auf jeden Fall, was mir halt so ein bisschen auf den Sack ging, war, dass das... Oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was mir da auf den Sack ging. Fand ich super. Heute ist ja die Happy-Ausgabe. Mhm. Und das Titelmatch war ja sowieso großartig zwischen Finn Balor und... Wie fandest du den Entrance? Von Finn Balor? Mhm. Ich mag das immer, wenn der so reinkommt. Ich find's immer klasse. Wir haben ja auf YouTube einen Hörer gehabt, der gesagt hat, dass er den Entrance total scheiße findet. Ja. Ja, aber klar, gibt's halt auch. Na klar, ohne Frage, aber... Du meinst mit den nicht Konfetti, mit den... Wie nennt sich das denn? Chloropapier. Sag doch mal, wie heißt denn das? Nicht Was Konfetti, denn? Luftschlangen. Meinst du das? Ja, das fand ich auch gut. Das fand ich super. Das ist ja bei Ring of Honor immer gang und gäbe. Naja, Ring of Honor hat's aus Japan. Ja, ja, klar. Aber wenn du es jetzt als Wrestling-Fan in Nordeuropa... was ist denn das? Wenn du als Wrestling-Fan in Nordeuropa jetzt nicht unbedingt japanisches Wrestling guckst, dann kennst du es von Ring of Honor. Genau. Ja. Das fand ich super. Fand ich auch toll. Überrascht, dass sie das durchgehen lassen haben. Was wollen sie dagegen machen? Na, die Dinger nicht verteilen oder... Naja, einsacken. Ist ja wohl normal, dass es bei Titelmatches in Japan immer diese Luftschlangen gibt. Ja, richtig. Gibt. Ja, du meinst beim Einlass dann kontrollieren, genau. Oder was? Ja, das kannst du eigentlich machen. Dann geh nicht nach Japan, wenn du sowas nicht willst. Und ich glaube, die fanden es auch geil, sonst hätten sie es nicht in der Zeitlupe mehrfach nochmal gezeigt. Das stimmt, ja. Und das mit dem Blumenstrauß war ja wohl völlig klar, dass Kevin Owens den wegzimmert, ne? Ja, aber trotzdem, für einen kleinen Moment habe ich so gedacht, ja, vielleicht behält er ihn oder so, oder weißt du, Kuckuck, weil das halt eine Tradition ist oder so. Also, ja, aber das Match war großartig und irgendwie fühlt sich trotzdem ein bisschen komisch an, dass Kevin Owens jetzt dreimal hintereinander verloren hat. Einmal das Tag Team Match, dann gegen Finn Balor und gegen John Cena beim letzten Pay-Per-View. Also, weißt du, da ist, wenn ich jetzt mal so vom Gefühl her so ausgehe, dann ist das ein teuer erkaufter Sieg gewesen bei, was war das, Money in the Bank oder war das der, Elimination Chamber, der Pay-Per-View, wo er den ersten Sieg errungen hat. Ein teuer erkaufter Sieg aus meiner Sicht. Aber sonst super. Nichtsdestotrotz, grundsätzlich, wenn ich das nächste Mal nochmal sowas in Japan mache, würde ich auf jeden Fall Chanting-Verbot aushängen. Warum? Also du kannst Japaner nichts chanten lassen. Wieso denn nicht? Da kannst du nicht machen. Was haben sie denn falsch gechantet? Ach, alles. Also ich fand es super. Ich fand die Stimmung super, ich fand die Leute super, ich fand es auch übrigens toll. Ich mag das Klatschen, ja, ne, muss ich sagen. Nachdem. So in diesen Sport, in diesen sehr proletarierten Sport, so irgendwie was ein bisschen klasse in die Bude. So das Geklatsche finde ich echt gut. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das mag ich auch nach gekonnten oder nach geglückten Aktionen oder besonders guten Moves, dass sie dann immer so klatschen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Aber was ich übrigens auch sehr toll fand bei der Crowd, nachdem John Cena das Match für sein Team gewonnen hat, das Main-Event-Match, gab es wirklich Frauen im Publikum, die geweint haben. Ja? Ist das für Geld? Was ist das von der Oma Margot? Ah, schön. Da haben Frauen im Publikum geweint. Melly, würdest du weinen, wenn John Cena ein Tag Team Match gewinnt? Ja. John Cena, der Affe. Bei Randy Orton. Schöne Wahl. Wenn du jetzt mich anguckst und mich mit Randy Orton vergleichst, wo muss Randy Orton noch aufholen? Du musst aufholen. Nicht wo denn? Am Körper. Ich hab voll den schönen Hoden. Ja, bin mir nicht so sicher. Steht Melly auf Hoden? Melly steht auf Hoden. Hoden-Melly heißt er ja auch hier bei mir. Nicht? I love you, Honey Bunny. Denkwürdige Ausgabe, in der du da heute einen Gast auftritt. Ich glaube auch. Das wird die erste sein, die ich lösche, wenn wir uns wieder trennen, Chris. So, tschüssi, Mutti. Adieu. So, jetzt ist er weg. Da hat wirklich jemand geholt. So, jetzt können wir noch ganz kurz über Raw sprechen. Fand ich auch gut. Ja, machen. Okay, genau. Das war ja so ein kleines Thema auf WhatsApp zwischen uns beiden. Was fand ich ja gut? Ich fasse mal schnell alles das zusammen, was ich gut... Paul Heyman fand so gut in das Main Event. Warte, ich fange mal an. Ganz vorne. Heyman, Lesnar, die Anfangspromo. Fand ich super. Erstens mal nur 10 Minuten, keine 20 Minuten. Ja. Fand ich alles klasse. Super. Dann fand ich Rusev, Lana... und Summer Rae gut, Dolph Ziggler explizit nicht. Übrigens, ich habe eine kleine Vermutung. Kannst du dich an die Querelen mit Dolph Zigglers Vertrag in den letzten Wochen erinnern? Dass es mal hieß, er hat unterschrieben, dann hieß es, er hat nicht unterschrieben und pipapo. Und ich habe mir heute so gedacht, nicht, dass das, dass sie ihn da gerade rausschreiben. Weißt du, also, dass Rusev ihn so verletzt, dass sie ihn jetzt rausschreiben oder so. Weil er nicht verlängert. Ja. Naja, aber das Segment fand ich großartig. Das ist doch keine Sau. Nee, das ist wirklich kein Schwein. Aber Rusev finde ich phänomenal. I give you summer, hat er gesagt. Ja. Und als Summer Rae zum Publikum was gesagt hat, hat er irgendwie so gesagt, irgendwie, die Leute sind es nicht wert, Hot Summer. Also, genau, finde ich auch super. Der Typ ist doch phänomenal, Rusev, oder? Ich finde ihn auch klasse, ohne Frage. Super gut. Ich finde, wenn Rusev kommt, da freue ich mich jedes Mal drauf. Und ich bin ehrlich, es ist auch es ist eine gefährliche Storyline, weil es natürlich auch schon so ein bisschen cheesy ist und ja, willst du einen starken Heel so darstellen, aber ich habe richtig Spaß an Rusev. Aber Wrestling ist cheesy, von daher. Ja, ich mag diese Fehde. Nee, die Fehde mag ich nicht. Ich hasse Dolph Ziggler in dieser Fehde. Ich hasse Dolph Ziggler, aber wer würde besser zu Lana passen und besser in diese Fehde? Wer wäre das? Also bei den Face-Jungs ist es echt schwierig. Es müsste es eigentlich genau das Gegenteil von Rusev sein, damit es funktioniert? Oder würdest du sagen, nö, das kann auch so ein Viech sein, sage ich jetzt mal. Nee, das müsste schon ein Gegensatz sein. Okay. Es muss ja so ein Pol sein, zu dem sie sich dann hinentwickelt. Okay, dann müsste das eher... Jericho. Jericho. Ja, Jericho wäre natürlich super. Ja, Jericho wäre natürlich super, das stimmt. Mhm. Aber schwierig, gell? Gegen wen? Paul Heyman. Paul Heyman, ja, das wäre natürlich absolut klar. Aber das ist unglaubwürdig, dass Paul Heyman sich mit Lana abgeben würde. Nee, also das fand ich super, dann geht's weiter. Dann natürlich, wie Lesnar das Auto zerstört hat. Ja, als er da die Tür ins Publikum geballert hat. Mal ohne Scheiß, ich bin ja kein Moralapostel, bei weitem nicht, ne? Aber ey, das kann's nicht bringen. Der Typ ist so großartig. Der hat zuletzt 3 Auftritte gehabt bei Monday Night Raw. Oh, Maddie, Hot Pants. Ich sehe mich heute schon, dass ich habe bei dir einen Hauptpreis gewonnen bei der Preiseshalt. You are a sexy motherfucker. Ich finde, du siehst wirklich wundervoll aus zur Zeit. Maddie hat ihren Körper sehr gestrafft. Sie macht sehr viel Sport. Eine Top-Figur, toll gebräunt, hot as fuck, wie wir hier sagen. Stehst du auch so auf Hot Pants? Sie hat so ein Schlüpferchen jetzt gerade an. ich muss schon sagen, das sieht sehr beeindruckend aus, liebe Melanie. Ja, sehr schöner Bauch. Du siehst sexy aus. Da onaniere ich nachher auf deinen Bauch. Bis später. So, ja, weiter geht's. Wir waren bei Lesnar, wie er das Auto zerstört, genau. Ja. Du warst, glaube ich, dabei, so ein bisschen das in Frage zu stellen, dass man... ich war dabei zu erzählen, dass Lesnar in den letzten 3 Ausgaben Jamie Noble verletzt hat, einen kleinen Jungen verletzt hat und einmal gab es ja noch den Vorfall mit den Monitoren, die er da auf dem Boden gezimmert hat. Mhm. Den er durch den Ring geballert hat. Der Typ ist doch irre. Hat sich jetzt Mercury auch verletzt oder hat sich Noble jetzt auch nochmal verletzt? Irgendwer hat sie doch verletzt, ne? Ich glaube, die jetzigen Verletzungen sind alle Storyline, oder? Ja, die von Noble nicht. Ja, die mit den gebrochenen Rippen nicht. Es ist ja die Jossie Aldo-Verletzung, die er sich dazu gezogen hat, aber das jetzt vom Montag ist, glaube alles Storyline. Okay. Hab nichts anderes gehört. Dieser Belly-to-Belly-Suplex aufs Auto, sah aber auch schon übel aus, mein lieber Schwan, ey. Ja. Das ist auch so ein Move. Ach, also, wie du es halt sagst, du siehst das und denkst so, also kein anderer dürfte, glaube ich, diese Aktion bringen. Da würde es uns richtig Heat geben. Aber bei Lesnar. Du kannst da einen Backdrop drauf machen oder einen Suplex oder so, aber kein Belly-to-Belly, der da halb im Kopf über die Motorhaube ballert. Also, ich habe auch gedacht, holy shit, aber ich liebe Brock Lesnar genau für dieses Chaos, das er immer verursacht. Das ist. Auch wie er dann Seth Rollins gejagt hat, wie er da in den Ring springt, wie so ein kaputter. Ey, ja, der hab ich schon gedacht, der knickt um. Ja, der ist ja auch kurz mal so zur Seite irgendwie so mit dem Fuß so weggerutscht oder so. Also alles, was mit Brock Lesnar zu tun hat, ist immer phänomenal. Immer. Ist komisch, aber es ist immer so. Ohne Frage. Ich muss nur mal kurz was sagen. Zu Beginn, das hast du übersprungen. Du wirst mich wahrscheinlich auch dafür verachten, dass ich das jetzt sage. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe ganz gerne Ryback im Moment. Das ist jetzt nicht so, dass ich Mensch, der total ausflippe, aber das ist ja schon bei mir in meiner Welt schon ein Fortschritt, wenn mir Leute nicht mehr auf den Sack gehen. Also das ist schon ein großer Sprung. Viele gehen mir bei der WWE auf den Sack. Er momentan nicht. Ich finde den ganz gut. Ja, für mich ist die Feder jetzt scheiße gegen Big Show und The Miz. Auf die Feder habe ich keinen Bock, aber ja, es gab schon schlimmere Ryback-Zeiten. Also der ist mit Sicherheit keiner, den ich jetzt als Problem gerade aktuell ansehen würde. Von daher, das passt schon. Dann fand ich noch gut. Und ich fand auch das Acting von diesem extrem übertriebenen Acting von The Miz im Ring, fand ich auch gut. Ja, besonders bescheuert war das, weil er echt keinen Ausweg findet, wenn zwei Leute, einer von rechts und einer von links kommt. Das ist ein bisschen, Titus O'Neil fand ich noch super. Als Kommentator fand ich echt wieder großartig. Hat ein paar schöne Lines gedroppt, wie wir Fachleute sagen. Wie er JBL da ab und zu mal eine mitgegeben hat und so, das fand ich echt ganz gut. Also, das hat mir gefallen. Und natürlich das John Cena Cesaro Match fand ich auch super. Super Match. Großartig. Ja, ich fand es aber dann ein bisschen zu. Also, zunächst müssen wir bei diesem Match natürlich reinspringen. Die bisher mitgeilste Promo in diesem Jahr von Kevin Owens. Oh, siehst du das? Ich bin mit dem Auftritt von Kevin Owens bei dem Segment eher unzufrieden gewesen. Warum? Weil er mir ich verstehe natürlich, warum er da weggelaufen ist und so, aber zuerst läuft. Das habe ich wiederum nicht verstanden. Ja, das soll halt. Dann später natürlich, ja. Das soll halt. das soll halt verdeutlichen, dass er, das ist ja so sein Gimmick, dass er immer wieder abhaut vor Kämpfen und so. Und erstens das, zweitens mal kommt er ja später noch, aber dann kriegt er ja trotzdem eine auf den Deckel von Cena. Also im Endeffekt haut er einmal ab. Also ich finde, als Heel kannst du das bringen, dass du der feige Heel bist. Absolut. Das ist okay. Aber als er dann nochmal in den Ring kommt und John Cena ihn nach einem 35-Minuten-Match mehr oder weniger so einfach abfertigt, das fand ich nicht so super, muss ich sagen. Sowieso fand ich das auch schwierig, da jetzt was zu sagen, aber ich fand, Cena hat einfach zu viel eingesteckt. Das kannst du doch ein bisschen geschickter bucken oder weiß ich nicht. Der hat so viel eingesteckt und was weiß ich. Das fand ich dann wirklich zu lächerlich. Auch dann, irgendwann ist ja die Chicago-Crowd ein bisschen umgeswitcht, ne? Von, mega geiles Match, was wir hier gerade sehen, bis zu kompletten Bullshit, Alter. Was muss ja Cena nun fast erschießen, dass du ihn pinnst. Es ging halt dann irgendwann wirklich zu lang. Also ich bin echt ein Fan davon, dass man Raw auch mit einem Wrestling-Match beendet. Ich fand das wirklich gut, dass es das mal wieder gab. Früher war das gang und gäbe. Ja. Und ich fand das Match toll, aber es ging dann, es gab vorher die Möglichkeit, aus meiner Sicht das Match zu beenden. Aber ja, sie sind halt, es ging halt länger, sie sind halt über diesen Punkt hinausgegangen und wahrscheinlich, so wie es dir, so wie es mir geht, geht es dann auch dem Publikum, dass sie dann irgendwann sagen, ah, come on, jetzt reicht's dann mal. Ist auch so. Ja, glaube ich auch. Und ja, insgesamt war das Match zwar gut und so, aber das Problem, was dieses Match natürlich auch so ein bisschen hatte, für mich jedenfalls, war, dass ich eigentlich gewusst habe, dass Cesaro das Ding nicht gewinnen wird. Natürlich, ich verstehe diese Open-Challenge-Geschichte sowieso nicht. Da gibt es in 4-5 Wochen gibt es Pay-Per-View XY und vorher hat er 4-5 United States Championship Matches und du siehst dann 3 Minuten vorher noch diesen Einspieler Cena Owens. Weißt du, bei, keine Ahnung, Hell in a Cell oder so. Ja, das finde ich so scheiße. Ja, das ging mir auch so ein bisschen auf die Nüsse, dass ich im Endeffekt schon weiß, okay, er kann das Match nicht gewinnen. Trotzdem kann ich mir dann selber so zusprechen und sagen, ja, aber egal, genießt das Match. Es ist ein gutes, Match. Es ist schön, dass auch Cesaro, sag ich mal, die Möglichkeit hat, sein Können zu zeigen. Weil, sind wir mal ehrlich, man hat es auch wieder gemerkt, promotechnisch ist er aus meiner Sicht zu schwach, um oben mitzuspielen. Ja, und sein Wrestling, das ist hervorragend. Das war auch jetzt wieder super. Also hast du bei Cesaro auch immer das Gefühl, oh Mensch, hoffentlich geht das jetzt gut? Wenn er eine Promo hält? Ach so, wenn er eine Promo hält. Mhm. Ja, er wirkt ungewöhnlich unsicher, obwohl er eigentlich, wenn ich den so im Ring sehe oder wenn man so bei Interviews oder bei Podcasts ihn reden hört, wirkt er eigentlich wie ein sehr bodenständiger, solider Typ, der einfach jetzt niemand ist, der am Selbstvertrauen dem es am Selbstvertrauen fehlt und der jetzt, sag ich mal, ein Problem hätte, sich dahinzustellen vor dem Publikum was zu sagen. Aber du hast recht, bei Raw ist mir das schon ein paar Mal aufgefallen, wenn er dann ein Mikrofon hatte, dass er dann irgendwie unsicher wirkte. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann auch sagen, woran das wohl eventuell liegt. Und zwar liegt das daran, dass die Creatives sich endlich mal wieder dazu durchgerungen haben, ihn in der Position bei Raw darzustellen und eine Promo zu cutten, wo es dann wahrscheinlich für ihn stark bergauf gehen könnte, karrieremäßig so, weißt du? Ja, so oft hat er die Chance ja nicht. Der logische Schritt wäre, dass Owens jetzt den Titel gewinnt bei Battlefield oder wie das Ding da heißt und dann danach gegen Cesaro fädelt. Das wäre aus meiner Sicht jetzt der logische Schritt. Ja, dann wird es ja wohl erstmal das Rematch geben an SummerSlam. Von mir aus noch das, aber ich finde so eine Kevin Owens-Cesaro-Fehde, ich hätte kein Problem damit. Ist Indie Mainstream, ne? Ja, also schon, aber ich finde, beide haben ihren Platz im Mainstream mittlerweile auch sicher. Also, ja, richtig, das meine ich auch nicht negativ. Ich meine, dass du gut ab, Jungs, dass ihr das geschafft habt. Ja, absolut. Ja, finde ich schön. Mal gucken, vielleicht kommt es so. So. Ich denke, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe da so leichte Parallelen von Cesaro zu hier, Michael McGillicuddy. Wie heißt der noch? Ja. Wie heißt denn der noch? Curtis Axel. Curtis Axel, da haben sie auch gesagt, weißt du noch, die haben ihm sogar ein Match gegeben gegen Triple H bei Raw. Weißt du das noch? Ja, ich weiß, ja. Und das hat er gewonnen. Und da habe ich mir gedacht, Alter, die setzen komplett all in auf den Typen, ne? Bis sie gemerkt haben, der Typ hat fast kein Charisma, also eher gar keins. Und zweitens hat er null Micwork. Ob der im Ring super ist, das mag sein. So scheißegal. Ist Cesaro auch. Seine Rolle hat er gefunden als Fake Hulk Hogan. So, und deswegen sehe ich da sehr starke Parallelen von Cesaro und Michael McGillicuddy. Aus meiner Sicht hat Cesaro schon noch ein bisschen mehr Ausstrahlung als Michael McGillicuddy. Ein bisschen mehr Ausstrahlung, aber glaubst du, dass er, ob seines nicht vorhandenen Micworks, wirklich ein Main Eventer wird? Nee, Main Eventer glaube ich nicht, aber Midcard, um den United States Titel mit zu wrestlen, das traue ich ihm schon zu. Natürlich. Den hat er ja auch schon gehalten. War der schon United States Champion? Ah. Weiß ich nicht mehr. Gut! Ricky! Das muss es für heute gewesen sein. Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ja. Non-PG.de ist eure Seite des... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn Roma wieder eine richtig gute Ausgabe abliefert, was hier dann los ist bei Non-PG. Nein, nicht alle Korken. Das ist die Seite, die ihr ansteuern könnt. Und wir haben da sogar eine Frage geschickt bekommen. Die habe ich bewusst in dieser Ausgabe ausgelassen, weil das war ja die Happy-Ausgabe. Die werden wir dann nächste Woche beantworten, die Frage. Bitte mehr Fragen. Ich möchte Fragen. Ja, siehste. Könnt ihr natürlich schicken oder Kommentare schreiben oder Tweets oder weiß der Kuckuck @nonpg.de auf Twitter. Bewertet uns auf iTunes und bohrt nicht so viel in der Nase. Tschüss. Tschüssi.